ein Ring in der Spirale, wie der Kranz vom Reif vom Ring, ohne Anfang, ohne Ende, eine Spur, die ständig spinnt, wie ein Schneeball, der vom Berg rollt, auch ein Karnevalballon, wie ein Karussell herumdreht, gleich dem Hof umringt den Mond, wie die Uhr dreht, mit sich reißend, Stunden ab am Zifferblatt, und ein Apfel, Erde heißend, still durchs All dreht wie ein Rad, wie ein Mühlrad, das man fand, mahnen sich durch dein Verstand. Wie ein Tunnel, dem du folgtest, in den eigenen Tunnel rein, durch den Hohlraum der Kaverne, wo man sieht nie Sonnenschein, wie die Tür sich immer drehend mit dem halb vergessenen Traum, oder Wellen, die ein Kiesel formt, geworfen in den Strom, wie die Uhr dreht, mit sich reißend, Stunden ab am Zifferblatt, und ein Apfel Erde heißend, still durchs All dreht wie ein Rad, wie ein Mühlrad, das man fand, malend sich durch dein Verstand, Schlüssel klingen in deiner Tasche, Worte dir im Kopf erklären, warum ging der Sommer plötzlich, tat gesagt, es sie verwirren. Liebende gehen lang am Ufer, lassen Spuren zurück im Sand, sind der Klang der fernen Trommel, nur die Finger deiner Hand. Bilder hängen in der Diele, und ein Liedstück dort man findet, halb erinnernd, nahm Gesichter, doch nur wessen sie wohl sind. Was du wusstest, es ist aus nun, wurde plötzlich dir gewahr, dass der Herbst die Blätter färbte in die Farbe ihrer Haare. Wie ein Ring in der Spirale, wie der Kranz vom Reif umringt, ohne Anfang, ohne Ende, eine Spur, die ständig spinnt, wie ein Schneeball, der vom Berg rollt, auch ein Karnevalballon, wie ein Karussell herumdreht, gleich dem Hof umringt den Mond, wie ein Ring in der Spirale, wie der Kranz vom Reif umringt, ohne Anfang, ohne Ende, eine Spur, die ständig spinnt, als das Bildnis sich entspannt, wie ein Mühlrad, das man fand.